manchmal bist du mittendrin. Du sprichst die Sprache deiner Fans, dich kennt die ganze Welt. Du stehst für Sport und Ehrlichkeit und das ist das, was zählt. Leben zu bestehen, drum soll uns heute die ganze Welt als eine